Ja, mein Freund. Ich habe etwas zu verlieren. Mein Leben ist nur ein Teil eines großen Plans. Ich habe diesen Plan nicht selbst gemacht. Ich wurde dazu gezwungen, auserwählt, erleuchtet. Nimm dir, was du willst. Gib nichts davon zurück. Egal wie oft ich meinen letzten Atemzug auch nehme, mein Leben geht weiter. Es ist eine ewige Qual. Was hält mich am Leben? Irgendein Feuer brennt in mir. Es ist das Feuer der Vergeltung, der Melancholie, der Poesie, der Dichterei und allem, was die Kunst beinhaltet. Es quält mich. Es foltert mich, es zwingt mich, es muss weitergehen, das Leben geht weiter. Lasst mich kurz nachdenken, ich bin zu etwas Größerem geworden. Ich entwickle mich weiter und ihr könnt mich nicht aufhalten.